Scharfkantig drücken sie sich durch meine Adern. Es fühlt sich an, als würde mich die Droge innerlich zerschneiden, wenn ich nichts mehr nehme. Sie zerfetzt mich. Wobei das von Droge zu Droge variiert. Auch wenn es total bescheuert klingen mag, aber wenn du auf Heroin bist, hast du ähnliche Symptome wie auf Crystal-Entzug.